Erster alle Könige der Amoriter und Kanaaniter hörten, Jahwe hat das Wasser des Jordan trocken gemacht. Die Israeliten gingen über den Jordan. Die Könige bekamen große Angst vor den Israeliten. Zweiter zu dieser Zeit sagte Jahwe zu Josua, mache dir Messer aus Stein. Beschneide die Männer von Israel noch einmal. Dritter Josua machte Messer aus Stein. Er beschnitt die Israeliten an einem Hügel. Vierter, das war der Grund für die Beschneidung, alle Männer, die aus Ägypten kamen, starben in der Wüste. Sie waren Soldaten. Fünfter, die Männer, die aus Ägypten kamen, waren beschnitten. Aber die Männer, die in der Wüste geboren wurden, waren nicht beschnitten. Sechster, die Israeliten wanderten 40 Jahre in der Wüste. Alle Soldaten, die aus Ägypten kamen, starben. Sie gehorchten Jahwe nicht. Jahwe hatte ihren Vätern ein gutes Land versprochen. Aber Jahwe sagte, diese Männer werden das Land nicht sehen. Siebter, Jahwe ließ ihre Söhne leben. Josua beschnitt diese Söhne. Sie waren nicht beschnitten, weil man sie in der Wüste nicht beschnitten hatte. Achter, alle Männer waren beschnitten. Sie blieben im Lager. Sie warteten, bis sie gesund waren. Neunter, Jahwe sagte zu Josua, heute habe ich die Schande von Ägypten von euch genommen. Darum heißt der Ort Gilgal bis heute. Zehnter, die Israeliten lagerten in Gilgal. Am 14. Tag des Monats feierten sie das Passafest. Das war am Abend in der Ebene von Jericho. Elfter, am nächsten Tag aßen sie ungesäuertes Brot. Sie aßen auch geröstetes Getreide. Dieses Essen kam aus dem Land. Zwölfter, am nächsten Tag gab es kein Manna mehr. Die Israeliten aßen jetzt das Essen aus dem Land. Sie bekamen kein Manna mehr. In diesem Jahr aßen sie nur von dem Land Kanaan. 13. Josua war bei Jericho. Er sah einen Mann. Der Mann hatte ein gezogenes Schwert in der Hand. Josua ging zu ihm und fragte, bist du für uns oder für unsere Feinde? 14. Der Mann antwortete, ich bin der Anführer von Jahwes Armee. Ich bin gerade gekommen. Josua fiel auf sein Gesicht zu Boden. Er verneigte sich. Dann fragte er, Herr, was befiehlst du deinem Diener? 15. Der Anführer von Jahwes Armee sagte, zieh deine Sandalen aus. Dieser Ort ist heilig. Josua tat das.